ARD. Also in den Himmel malen. Dann male ich die Zahlen. Dann male ich die Zahlen. So, fang ich mal an. Geil. Und die Number One. Nummer 1! Und die Nummer? Es gibt ja so Menschen, die sagen, sie hatten eine glückliche Kindheit, eine unglückliche Kindheit. Jetzt bist du 18, deine Kindheit ist vorbei. Wie würdest du deine Kindheit bezeichnen? Ich hatte schon eine sehr glückliche Kindheit, so, also viel gespielt und so, aber ich glaube, dann hat es meine Jugend wieder rausgehauen. Da ist dann ja doch relativ viel passiert, aber so bis ich 10 war oder so, war ich relativ doch behütet und so, ja. Bis zu der Trennung, bis zu diesem ersten gravierenden Ereignis in deinem Leben. Wäre Gott. Okay, fertig. Krakelig, aber schön. Wenn du jetzt so zurückblickst, die stärksten Erlebnisse, die du bisher hattest. Was mir also dominant im Gedächtnis geblieben ist, ist einmal der Moment, als mir klar wurde, dass du und Cornelia, dass ihr euch trennt, als ich zu dir ins Zimmer reingekommen bin nach einem großen Streit und gefragt habe, was jetzt los ist. Und du mit deiner Zigarette am Tisch saßt und meinst, dass du es nicht wüsstest und ich wieder gehen soll. Das ist ein starker Moment. Die Nachricht bricht mir heute noch fast das Herz. Nach meinem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Großflottbek versuchte Theresa, sie war 10 Jahre alt, frohe Stimmung zu verbreiten. Sie fühlte sich verantwortlich für mich. Dann war Australien, also es war eine sehr wichtige Zeit für mich, also einfach, weil es mal so ein neues Abenteuer war irgendwie. Und dann war eben auch stark, als ich zurückgekommen bin, habe ich es tot und dann so die Mutter so zerstört zu sehen. Und das hat dann direkt zum nächsten starken Moment geführt, dass mir das zu viel war und ich da drogentechnisch ein bisschen ausgerastet bin und eben mit Ecstasy angefangen habe und das so schief gegangen ist. Das ist eigentlich so der stärkste Moment, weil der so essentiell war und so dicht am Tod dran und der meine ganze Wahrnehmung aufs Leben so umgedreht und umgekrempelt hat. Die Draufgängerin. Meine Tochter und ich. Von Egon Koch. Meine erste Erinnerung ist, dass du neben mir irgendwie am Bett saßt und geweint hast. Und ich habe mich gefreut, wo ich bin, was ich mache und habe mich an nichts mehr erinnert. Ich wusste gar nichts mehr. Also ich wusste nicht, was mir passiert ist. Ich wusste nicht, wie ich reise. Ich wusste nicht, ob das Traum oder Wirklichkeit ist. Das ist auch nur so ein ganz, ganz kurzes Bild, das ich da in Erinnerung habe. Als du aufgewacht bist, das war absolut rührend nach über 50 Stunden und da hast du so gelächelt, da warst du so fröhlich wie ein Baby und ja, absolut schön, dich erwachen zu sehen. Und ich habe zu dir gesagt, weißt du, wer ich bin? Dann hast du gesagt, der Papa. Und dann habe ich gefragt, wie heiße ich? Dann hast du gesagt, Egon, weil wir testen mussten, ob dein Gehirn noch, wir wussten ja gar nicht, ob dein Gehirn noch funktioniert. Aber war nicht zuerst die Tränen, sondern die Freude. Eine Frau im langen weißen Kittel trat herein und rauschte an mein Bett. Jennifer, ich bin Christina. Weißt du, wo du bist? Ich schüttelte den Kopf. Du liegst im AK Altona, auf der Intensivstation. Seit 4 Tagen schon. In der Nacht zu Sonntag wurdest du hier eingeliefert, wegen einer Überdosis. Wir sind alle froh, dass du wach bist. Ein paar Mal hast du schon die Augen aufgemacht und wir haben dir die ganze Geschichte erzählt. Aber du erinnerst dich nicht. Richtig? Ich schüttelte wieder den Kopf. Na gut, möchtest du gerne duschen? Meine nächste Erinnerung ist, das muss am nächsten Morgen oder so gewesen sein, da kam eine Krankenschwester zu mir und hat mich gefragt, ob ich duschen möchte. Und dann dachte ich, so wird sie schon ihre Gründe haben und bin dann hinter ihr her zum Duschen. Und dann hat sie irgendwie mir so den Pissschlauch rausgezogen und ich hatte eine Windel an und so ein Nachthaushemdchen und da habe ich auch immer noch nicht verstanden, was los ist. Und dann stand ich da allein im Badezimmer und wusste irgendwie gar nicht mehr, wie das geht mit dem Duschen und was ich jetzt zu tun habe eigentlich und so. Mir war einfach schwindelig und ich habe so nichts auf die Reihe bekommen mehr. Und dann sind immer noch sehr löchrige Erinnerungen. Es war zu abgedreht, um das wirklich zu erfassen. Jennifer, was machst du bloß für Sachen? Fragte der junge Mann, der auf meiner Bettkante saß. Er fing an zu heulen. Sein ganzer Körper zitterte. Was meinst du? Fragte ich verdutzt. Angestrengt dachte ich nach. Kleine Erinnerungsfetzen kamen zurück. Er hieß Titus. Wir waren zusammen im goldenen Pool tanzen gewesen. Du hast dich verdammt nochmal ausgenockt für 54 Stunden, nur weil du es mit den Drogen nicht gepeilt hast. Er heulte immer noch. Deshalb verstand ich erst verzögert. Fang von vorne an, sagte ich leise. Man kann so anfangen, dass es irgendwie eine unglückliche Verkettung von Umständen gab. Es fing damit an, dass der Freund von meiner Mutter gestorben ist und meine Mutter dann daraufhin irgendwie so ein bisschen abgedriftet ist, depressiv wurde und nicht mehr so mit ihrem Leben klargekommen ist und ich dann die Verantwortung hatte. Und meine einzige Möglichkeit, irgendwie dem Ganzen so zu entkommen und jung zu sein und mich nicht mehr wie die Mutter meiner Mutter zu fühlen, war halt irgendwie so das Feiern. Das habe ich dann für mich entdeckt. Und habe halt auch viel und exzessiv, also teilweise 2 Nächte am Wochenende oder sogar mehr, gefeiert. Und habe dann durch die falschen Leute in meinem Profil, bin ich dann halt auch so in diese Drogenszene ganz stark abgerutscht. Also es fing an mit Gras und Saufen und dann kam halt Ecstasy dazu. Und als es dann zu diesem Ereignis kam, habe ich halt das zweite Mal Ecstasy genommen in meinem Leben. Und das halt in einem ziemlich ausgetrockneten oder dehydrierten Zustand, weil ich vorher mit einer Freundin auf einem Konzert war und wir viel geschwitzt und getanzt haben. Und dann bin ich weiter auf den Geburtstag von dieser, die mich halt da so mit in diese Drogenszene reingebracht hat. Wo war ich in dieser Nacht? In meinem Wohnatelier habe ich gelesen. James Salter, sein Roman Alles, was ist. Er beginnt mit dem Satz, die ganze Nacht hindurch, im Dunkel, preschte das Wasser vorbei. Nicht, dass ich ahnungslos gewesen wäre. Therese hatte sich am Tag zuvor mit einem eigenartigen Glänzen in den Augen von mir verabschiedet. Sie hatte was vor. Das hatte ich gesehen. Nur was? Das nicht. Eine Woche vor ihrem Drogenunfall hatten Therese und ich länger miteinander gesprochen. Heute ist der 1. Februar 2014, ein Samstag. Ich habe einen Ehrengast hier sitzen, eingewickelt in der roten Decke. Es war nämlich kalt und die Therese hat nicht viel geschlafen. Heute geht es mir gerade sehr gut, weil ich 2 schöne, aufregende Nächte hinter mir habe. Und das bestärkt dann immer so. Willst du ins Detail gehen, was du so für schöne Nächte hattest und was so das Selbstwertgefühl stärkt? Ja, also die Nächte habe ich eigentlich hauptsächlich im Goldenen Pudel verbracht, also im Club Bodden an der Hafentreppe in Hamburg. Und da habe ich viel getanzt und nette Leute kennengelernt. Das war gut für Selbstbewusstsein. Das hast du irgendwann entdeckt, den Golden Poodle Club vor Weihnachten, Ende letzten Jahres, denke ich. Da hast du mal gesagt, die Jugend ausleben möchtest du da. Ja, weil ich halt irgendwie immer noch so damit klarkommen muss, dass ich jetzt irgendwie das letzte Jahr mich immer um meine Mutter kümmern musste und so. Und jetzt habe ich mir fürs Jahr 2014 vorgenommen, dass ich mich endlich mal wie eine 16-, 17-Jährige verhalte. Ja, und wenn du ausgehst, war ja auch, dann rauchst du, trinkst du. Wie fühlt sich das so an? Gut fühlt sich das an. Das ist halt so der perfekte Ausbruch, wenn man in einem rauchigen Club tanzt und irgendwie sich's gut gehen lässt und alles vergisst irgendwie so. Ich will dich jetzt damit konfrontieren, dass ich so manchmal Sorge habe, dass du dich da übernimmst, ne, mit all den Dingen, die du da tust, und dass darunter deine Gesundheit, dein Wohlbefinden leidet, weil du einfach zu wenig Pause hast und zu wenig Regeneration. Kann ich zustimmen, aber es hat ja einen Grund, warum ich mir das alles so volllade. Dass ich einfach das so irgendwie nicht mehr aushalte, wenn ich zu Hause bin und nichts mache. Und dann kommen so viele Gedanken und irgendwie fühlt man sich dann so nutzlos und irgendwie ja belanglos. Und deswegen möchte ich gerne einfach unterwegs sein und was erleben und so ein bisschen diese, um diese Gedanken da rauszuhalten aus meinem Leben. So ein bisschen zu verdrängen. Ja, weil dann halt immer so düstere Gedanken kommen irgendwie. Ich habe den Eindruck, dass du in einer anderen Welt bist jetzt, zu der ich jetzt nicht mehr so Zugang habe, ne? Wie siehst du das, unser Verhältnis? Ich würde es schon offener als viele andere Verhältnisse von meinen Freunden zu ihren Vätern beschreiben. Und ich finde schon, dass ich dir eigentlich relativ viel erzähle, aber manche Sachen brauchst du auch nicht zu wissen. Sage ich ja, dass es hier halt manchmal so ein bisschen wie so ein Zufluchtsort ist. Was ja auch was Schönes ist. Aber das ist halt dadurch, dass ihr getrennt seid, bist du halt nicht immer so ein Teil von meinem Alltagsleben. Das macht halt einen großen Unterschied. Später sollte ich erfahren, ihre Mutter habe Theresa in der Nacht zum 9. Februar noch in der S-Bahn getroffen, Station Sternschanze, und sei mit ihr nach Hause gefahren. Obwohl Theresa eigentlich nach dem Besuch des Konzertes müde gewesen sei, habe sie unbedingt noch auf diese Party gemusst. Ihre Mutter habe sie noch mit dem Rad durch den dunklen Jenischpark zur Villa an der Elbchaussee begleitet. Was hätte sie tun können? Sie habe ihre Tochter nicht erreicht. Zwar habe sie noch gesagt, mutig sei jetzt, Nein zu sagen. Das konnte Theresa nicht. Sie wollte dazugehören. Da haben wir erst bei ihrem Partykeller gechillt und alle waren auf irgendwas. Entweder haben sie Alkohol oder Ecstasy, Heroin, ich weiß nicht, LSD, glaube ich, war auch. Und ich bin halt als Letzte gekommen, weil ich vorher noch auf diesem Konzert war. Und dann hat mir halt so die Pille hingelegt und Wasser und meinte so, jetzt nimm, wir wollen gleich los. Dann habe ich halt diese Pille genommen, weil, also wie ich dachte, dass ich damit gut umgehen kann, dass ich die Kontrolle darüber habe. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass eben diese Droge doch mehr Kontrolle über mich hatte. Als die Tablette gewirkt hat, habe ich nur noch einen größeren Energieschub gehabt als das Mal davor. Deswegen dachte ich mir, passiert mal. Und dann habe ich total angefangen zu schwitzen und irgendwie so auch zu kotzen dann. Und das war für die Leute, die mit mir da waren, halt auch nichts Besonderes, weil sie auch eigentlich alle schon mal von Ecstasy gekotzt haben. Und das hörte dann aber nicht auf, also dass es mir wirklich richtig dreckig ging. Und irgendwie hat da keiner was unternommen. Und ich war wirklich über Stunden mit Kotzen beschäftigt, mit Schwitzen und Trinken. Und irgendwie habe ich dann halt gemerkt, dass da was absolut nicht gut läuft. Da waren wir zu dritt auf der Mädchentoilette eingeschlossen und da war das letzte Bild, was mir so vor Augen hängt, ist direkt vor meinem Gesicht, die zu mir sagt, komm, ich mach dich wieder schön, ich schmink dich und so ganz panisch. Und sie hatte da schon dieses Zittern und so einen ganz wilden Blick irgendwie und ich habe da so gemerkt für mich, scheiße, hier läuft was richtig schief. Um diese Zeit, in der Frühe des Wintermorgens, habe ich geschlafen. Ob gut oder schlecht, das weiß ich nicht mehr. Zumindest habe ich keinerlei Warnsignal über den bedrohlichen Zustand meiner Tochter empfangen. Dann habe ich halt beschlossen, dass ich nach Hause gehe. Und die haben mich dann zwar noch zur Bahn gebracht, die war auch mit beteiligt, aber ich musste dann so das Stück von Bahnhof Othmarschen nach Hause alleine gehen und da. Also ich habe halt durchgekotzt einfach und lag dann am nächsten Morgen im Bett. Und da hat meine Mutter mich gefunden. Also als sie dann zu mir ins Zimmer kam, habe ich wohl irgendwie mit epileptischen Anfällen oder ja, habe ich angefangen zu zucken und habe auch nicht mehr geatmet. Dann hat sie den Krankenwagen gerufen und ich bin ins Krankenhaus gekommen. An diesem 9. Februar 2014, ein Sonntag, erhielt ich gegen 8.45 Uhr den Anruf von Theresas Mutter. Sanitäter bringen Theresa in die Notaufnahme, sagte sie mit betont gefasster Stimme. Theresa ist weggetreten, aber stabil. Anamnese. Aufnahme bei Krampfanfall. Vigilanzminderung und ausgeprägte Hyponatriämie. Minderung der Wachheit und zu niedriger Natriumspiegel. Nach Intoxikation mit Ecstasy. Von der Mutter im Bett liegen. Sie haben noch nach ihr gerufen. Dann seien alle Extremitäten angezogen, verkrampft gewesen. Die Pupillen seien nach hinten gerollt und sie seien nicht mehr ansprechbar gewesen. Im Mundwinkel Reste des Erbrechens. Nicht schaumig. Naja, dann lagst du auf der Notfallstation. Die meinten immer, dass es besser wird. Dass die Drogen schon nachlassen würden, taten sie aber nicht. Als die Wirkung schon abgeklungen sein sollte, ging es bei dir erst richtig ab. Die Krämpfe wurden schlimmer. Du hast dich regelmäßig ausgezogen, dich wie die Letzte übers Bett gewälzt und wolltest dir immer die Schläuche rausreißen. Erst musste ich dich halten, aber dann wurdest du festgebunden. Unheimlich. 7 Wochen vor ihrem 17. Geburtstag war Theresa ein ohnmächtiges, fremdgesteuertes, heftig um sich schlagendes Wesen. Damit sie sich nicht selbst verletzte, hielt ich sie vor der Untersuchung der Computertomographie-Röhre in beiden Armen fest. Bis heute behalte ich davon einen Knorpel in meiner linken Handfläche, Ausdruck meiner Angst. Wieder im Zimmer der Notaufnahme zurück, glitten Theresas Hände ständig in ihr Gesicht und ihre Haare, als wolle sie Spinnweben wegwischen. Nichts konnte sie beruhigen, kein Streicheln der Stirn, kein Zureden. Sie bekam Infusion, Natrium. Die Notärztin erklärte, Theresa habe durch die Droge und das Erbrechen einen elektrolytischen Schock bekommen. Der Natriumchloridmangel bringe das Gehirn in Unordnung und verursache die epileptischen Krämpfe. Der Mangel könne nur langsam ausgeglichen werden. Zu Spätfolgen des Gehirns konnte sie nichts sagen. Sie wusste auch nicht, wie lange Theresas Körper brauchen würde, das voll synthetisch hergestellte Ecstasy abzubauen. Die Halbwertszeit betrage zwischen 7 und 11, im Extremfall 31 Stunden. Sie verlegte Theresa von der Notaufnahme auf die Intensivstation. Ihre Mutter und ich, wir hofften, in der Nacht keinen Anruf aus dem Krankenhaus zu bekommen. Also wirklich, dass man so nah am Tod vorbeigeschrammt ist und ich auch dieses Nahtoderlebnis hatte, irgendwie, dass ich da Bilder aus Arizona und Australien gesehen habe, irgendwie in meinem schwarzen Loch tauchten die dann auf einmal auf. Also weil Tod ist ja sowas Unwirkliches und wenn man da so nah irgendwie, ich habe da so das Gefühl gehabt, ich habe da schon so einen Einblick bekommen irgendwie, dem dann von der Schippe gesprungen zu sein, ist halt krass. Hier ist es Arizona. Wann war das? 2010. Da sieht man mich beim Sonnenuntergang irgendwo in Arizona auf der Straße und es ist eine verlassene Straße und relativ frisch geteert sieht sie aus. Ich bin im Vordergrund, gucke so ein bisschen modelposig in die Kamera. Und zwar da, wo wir den Regentanz auch gemacht haben, auf der Straße. Da haben wir uns den Regenbogen, glaube ich, angeguckt, der vom Regen und genau von der Sonne. Ganz irre Himmel so. Hier sind wir, stehe ich neben Red Wing und seiner zweiten Freundin. Den haben wir einen Ausflug gemacht zum Canyon de Chelly, glaube ich. Und da stehen wir so an der Brüstung und hinter uns ist so der Canyon. Und es ist nicht so gutes Wetter. Wir sind ja auch morgens irgendwie ganz früh los, weil wir in so ein Unwetter gekommen sind. Da hatten wir nachts, als wir draußen gecampt haben, hatten wir so eine Katze, die immer uns ums Zelt geschlichen ist. Theresa, heute ist Mittwoch, 4. August. Und wir sitzen hier am Anfang des Canyon de Chelly im Dunkeln am Lagerfeuer. Und wir werden in einem Zelt übernachten. Und wie ist das Abenteuer? Na, ziemlich gering, weil es ist eigentlich hier alles ziemlich zivilisiert und also die Autos fahren rum und es kann eigentlich nicht wirklich was passieren. Und du fürchtest dich nicht in der Dunkelheit? Diese Katze auf dem Schoß. Oh. ist die süß. Hallo, Kleine. Oh, hallo. Ja. Ja. Oh, die ist ganz weich. Jetzt bin ich gerade ganz glücklich. Die ist ganz süß. Die Pferde waren toll oder sind toll. Ich bin Quarterhorse geritten, ein rotes. Ein Fuchs, das war ganz, ganz schön. Das war der schönste Ausritt, den ich jemals hatte, weil ich mit zwei Navos sind wir einfach durch die Gegend galoppiert. Und es war einfach richtig toll. Und das Pferd war so schnell. Befundkorrektur vom 10. Februar 2020. Gering verstrichenes Hirnfurchenrelief. Schlitzförmig verengter dritter Ventrikel als Zeichen einer globalen Hirnschwellung. Eine junge Ärztin bat uns Eltern zum Gespräch. Therese habe 8 Liter Urin in der Nacht ausgeschieden, berichtete sie. Auf der Intensivstation hätten sie den Wasserhaushalt schnell wieder ausgeglichen. Ecstasy würde die Abwehrmechanismen des Gehirns umgehen und sich dann dort andocken. Es könnte die Gehirnfunktion länger stören, insgesamt das lange Liegen zu Komplikationen führen, Lunge, Infektionen. Sie schilderte ein Szenario, bei dem sich jeder Boden unter mir öffnete und tatsächlich das Unvorstellbare geschehen könnte. Theresa stirbt. Weiterhin lag Theresa auf der 15. Etage der Asklepios Klinik Altona in einem Bett der Intensivstation. Sie war noch ruhig gestellt von der Untersuchung in der Röhre der Magnetresonanztomographie. Ihr rötlich-braunes Haar breitete sich auf dem Weiß des Kopfkissens aus. Theresa roch wieder wie das Baby von damals. Jetzt, da sie im Koma lag, kamen ihre Mutter und ich abermals ganz nah an sie heran. Ich sprach sie immer wieder mit dem Kosenamen an, den ich ihr als Kleinkind gegeben hatte. Krokodil macht Krokodil. Komm zurück, sagte ich. Du willst doch noch so viel erleben. Jetzt fängt dein Leben doch erst richtig an. Musik, Interrail, Jungs. Also nach dem Abitur möchte ich auch erstmal mit einer Freundin oder mit einem Freund halt eine Weltreise machen. Und dann möchte ich mir gerne, also wenn ich das Geld habe, eine Villa mit einem Pool kaufen. Und ich möchte auf jeden Fall irgendwas mit Pferden zu tun haben. Und ich möchte mir 2 Pferde kaufen. Ja, also halt auch mit 30 möchte ich auch gerne so ein Kind haben, aber noch nicht früher. Theresa, hast du einen Freund? Nein. Möchtest du gerne einen Freund? Ja, aber nicht jetzt. Ich finde 10 ist noch zu früh. Wann hättest du denn gerne einen Freund? 14, 13. Komm zurück! Komm zurück, sagte ich immer und immer wieder. Du hast Reithosen an und Burlington-Socken rosa. Wahnsinn. Gehst du reiten heute? Nee, ich gehe zu meinem Pflegepferd pflegen. Und was hast du für ein Pflegepferd? Ein Schimmel, Max. Ja. Und Max, erzähl mal, wie ist der so? Max, ist der wild und ist ein Hengst? Denke ich, wenn er Max heißt. Er ist kein Hengst, er ist ein Wallach. Er ist halb groß, halb klein und er ist lahmarschig. Er ist lahmarschig? Ja, aber nur im Galopp auf dem Zirkel ist er gut. Aber du liebst ihn? Ja, ich liebe ihn. Ja, ja, ja. Dein Max. Ich. Okay, treib bloß. Genau. Lenk sie ein bisschen weiter nach außen. Ja. Lenk sie weiter. Genau. Da ist so hell, da kann ich nicht filmen. Und dann kommst du aus dem Nichts raus. Ja, hast du da die Longe? Ja, ich bin vertütet, ich falle. Okay, dann trab mal an, trab mal leicht. Sehr schön, lob sie mal. Schnurre dich. Du ziehst dann zu arg. Treib sie, treib sie, treib sie. Treiben. Hopp. Gut. Hüpp. Ja. Genau. So. Ja, hier sieht man, das war, muss auch Weihnachten irgendwann gewesen sein, 2004. Und man sieht mich ganz glücklich mit pinken Pulli und mit meinem neuen Steckenpferd, das ich zu Weihnachten bekommen habe, Abendröte, ein schwarzes Steckenpferd. Ich war alles geliebt habe und auch lange, lange mit ihr gespielt habe. Und steh. Hallo Papa, ich bin. Ich wollte fragen, als ob ich vielleicht heute so dir kommen kann, wir dann ein bisschen zusammen spazieren gehen und wir dann eine Geschichte weiterschreiben. Du kannst ja nochmal zurückrufen, wenn du das abhörst. Und ja, bis dann. Tschüss. Ich bin realistischer geworden im Laufe der letzten Zeit, weil erst war mein Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich, bis ich 18 bin, 2 Bücher veröffentlicht haben möchte, damit ich weiß, ich schaffe das, ich kann das schaffen, ich kann mich da durchsetzen. Und natürlich hat es bis jetzt noch nicht geklappt, weil es nicht einfach ist, mal eben 2 Bücher zu veröffentlichen. Dann war mein nächster Wunsch, Lektorin zu werden. Und dann habe ich jetzt mir eine Kamera bestellt und fotografiere und habe mir schon immer viele Fotografieausstellungen angeguckt. Und dann bin ich in mich gegangen und dann dachte ich, ja, also Kuratorin ist sehr realistisch und wird mir Spaß machen. Komm zurück, sagte ich immer und immer wieder. Wir sind hier gerade auf dem Eiffelturm in Paris und da, genau da, das Haus mit der goldenen Kuppel, dort wurde Napoleon begraben mit noch ein paar anderen Berühmtheiten. Mein Lebensmotto ist Live Fast, Die Young und YOLO, also You Only Live Once. Am Dienstag, den 11. Februar 2014, wachte Theresa auf. Das pure Glück, ihre blauen Augen wiederzusehen. Nicht nach 7, 11 oder gar 31, nein, nach 54 Stunden. Theresas Geist war noch weit weg, aber sie erkannte ihre Mutter und ihren Vater. Sie redete, wenn auch langsam und leise. Wir wollen dich verlegen, auf die Beobachtungsstation, erklärte die Krankenschwester. In meinem Bett wurde ich die Flure entlang gerollt. Ich starrte die weiße Decke an. Ab und an stach ein Wasserfleck heraus. Stunden lag ich im Krankenhauszimmer wach in der Dunkelheit. Konnte mich durch nichts ablenken. Furchtbare Bilder aus dem Koma kamen zurück. Die Hoffnungslosigkeit, die ich verspürt hatte. Und die Einsamkeit. Ich hatte den Tod gesehen. Er war schwarz, aber absolut angenehm. So weich. Also erstmal im Krankenhaus war immer so das Ziel, nach Hause zu kommen. Und dann war es halt so weit, dass ich zu Hause war und irgendwie mein Zimmer so, also das hat mich so an so vieles wieder erinnert, also das Bett und alles. Und da, ich weiß nicht, ich habe ja auch diese starken Medikamente gehabt. Die haben irgendwie Depressionen ausgelöst, Appetitlosigkeit. Und ich war so kraftlos und ich hatte einfach überhaupt nichts los. Also mich konnte nichts reizen. Also auch mein Gesicht und meine Augen, das war alles so wahnsinnig. Also ich war so dürr. Ich habe bestimmt 10 Kilo abgenommen im Krankenhaus. Also ich hatte noch so große Pupillen und es war so unwirklich und gar nicht mehr ich. Und dann war das Einzige, was mir so geöffnet war, halt die Musik, dass wir da 2 CDs gekauft haben. Das hat schon gut getan, aber sonst konnte ich einfach gar nichts machen, außer auf dem Bett liegen und nachdenken. Trotz der eigenen Schwäche und Bedenken von uns Eltern, 3 Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, wollte Theresa unbedingt wieder hinaus in die Welt. Montag, wenn ich dann ja in die Schule ist, hauptsächlich um zu zeigen, wie scheiße es mir ging. Ich bin eigentlich nur zurück in die Schule, weil es halt 3-4 Mädchen gab, die mir da irgendwie echt den Rücken gestärkt haben und ohne die wäre ich auch nicht wieder zurückgegangen. Die erste Woche hatte ich so einen Energiekick in der Schule, weil ich einfach dachte, toll, dass ich wieder mit den Leuten hier sein kann und ich mag die alle wirklich unglaublich gerne und war wirklich irgendwie so ganz aufgekratzt und wild und dann kam halt immer so dieser Abfall, wenn ich nach Hause gekommen bin und da war dann wieder alles weg. Also der ganze Enthusiasmus war so weggefegt und ich wollte einfach nur ins Bett. Wie siehst du denn insgesamt die ganze Drogensituation da in Othmarschen und in deiner Schule und was hast du da mitbekommen? Wie ist das? Man hat so seine Grenzen ausgetestet einfach und die meisten wussten, wo sie liegen, halt Gras und Alkohol. Ich war da einfach so selbstzerstörerisch, dass ich irgendwie also gar keine Grenzen mehr kannte. Also es fing ja an mit 1000 Alkoholabstürzen und das hat halt immer irgendwie nicht gereicht. Also ich war immer nicht zu genug, also habe immer nicht genug vergessen können und so. Und mit Ecstasy ist man ja so glücklich. Was wolltest du denn vergessen? Ja, den Alltag einfach so verdrängen, weil ich habe mich in der Schule jetzt nicht besonders wohl gefühlt, weil ich halt nirgendwo dazugehört habe. Zu Hause war jetzt auch nicht so ein Zufluchtsort, weil Cornelia halt irgendwie mit sich und Herbig beschäftigt war. Ja, irgendwie, das war halt alles einfach, war doof. War einfach doof. Und dann, das war halt dann so mein Ding mit dem Feiern. Das war so das Einzige, was ich dachte, kann ich. Ich habe mich da mal so als mutig gesehen, dass ich das so ausprobiere und so über meine Grenzen gehe. Vigilanzminderung und ausgeprägte Hyponatriämie. Minderung der Wachheit und zu niedriger Natriumspiegel im Blut. Nach Intoxikation mit Ecstasy. Das könnte jetzt so das Ende deiner Kindheit gewesen sein. Das ist ja ein großer Einschnitt gewesen, diese Erfahrung, die du jetzt gemacht hast. Ist das so? Ende der Kindheit. Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das kam nach Australien. Weil in Australien hatte ich nochmal so eine unbeschwerte, schöne Zeit, irgendwie in einem anderen Land. Aber das kam dann so wie so ein Faustschlag, als ich aus Australien zurückgekommen bin und Herbig tot war. Da musste ich Erwachsenen schnell, also so im Laufe von, weiß nicht, Wochen, musste ich dann irgendwie so Stärke zeigen und meine Gefühle dann so hinten anstellen und so, dass es für mich auch erwachsen werden oder mal so die Härte des Lebens spüren irgendwie. Und das war auf jeden Fall da schon. Erleichterung im Juni 2014. Nach einer Untersuchung erkannte die Neurologin keinerlei Folgeschäden in Theresas Gehirn. Es ist jetzt 4 Monate her mit deinem Drogenunfall. Und wie ist das heute gegenwärtig noch für dich? Ja, also es ist überall. Einmal, weil es mich als Person total verändert hat, wie ich jetzt finde, im Nachhinein auch doll zum Positiven. Das meinte auch die Ärztin zu mir, die Neurologin am Freitag. Also, dass ich jetzt mein zweites Leben habe sozusagen und das nutzen soll. Du hast ein neues Lebensmotto. Ja, take it easy. Hast du einen Sinn des Lebens entdeckt? Mein Sinn des Lebens ist auf jeden Fall, also ich habe ja auch durch diesen Unfall gelernt, wie wichtig Gesundheit ist. Manchmal einfach abzuschalten oder diese kleinen Probleme auszublenden und einfach nur auf das Schöne fixiert zu sein und das auch wirklich zu genießen. Und das fällt mir so viel leichter seit diesem Unfall, dass ich mich nicht von so Kleinigkeiten mehr wie Mathearbeit in 2 Wochen oder so oder so ein Dreck irgendwie oder generell Schule so einschränken lasse in meinem Glücksempfinden. Und das ist so mein Sinn des Lebens, glaube ich, immer wieder nach dem Glück zu suchen. Jetzt hast du am Wochenende ein Musikfestival, dann möchtest du Interrail. Ja, wie gehst du das an? Also ich freue mich einfach auf das, was kommt, auf diese kleinen Abenteuer. Und ich finde so meinen Zustand gerade ganz schön, dass ich zwar noch zu Hause bin und so ein bisschen Rückhalt habe, also noch nicht ganz alleine so durch die Welt flatter, aber dass ich schon so erkunden kann irgendwie und jetzt alleine halt einen Monat durch Europa fahren möchte mit dem Zug. Und da jetzt erstmal nächstes Wochenende mit ein paar Freunden auf Hurricane gehe. Also so kann ich mir mein Leben immer vorstellen, irgendwie einfach Musik und Reisen und dann, das ist toll. Und so diese Freiheit, also ich verbinde das ganz stark mit Freiheit. Das wünsche ich mir am meisten, so diese Freiheit, das ist mir so unglaublich wichtig. Also genau, Paris 2014, das war in der Mitte meiner Interrail-Tour. Und hier sieht man mich, wie ich im schicken Kleidchen und Flipflops auf dem Bürgersteig sitze in Paris mit einer Löwenmähne und Sonnenbrille mit meinem Starbucks-Getränk nebenan und irgendwie gerade das WLAN des Starbucks-Ladens ausnutze. Es war doch da bei Sacré-Cœur, oder nicht? Ja. Heute ist der 2. August 2014, es ist ein Samstag. Die Therese und ich, wir sind seit 3 Tagen in Paris, im 19. Arrondissement, in der Nähe des Buttes-Chaumont. Ich finde ja schön, dass wir jetzt noch ein paar Tage in Paris verbringen, wir zwei. Und wer weiß, wie oft wir noch irgendwo zusammen sind. Und wie geht's dir denn mit mir hier in Paris? Mir geht's gut. Jemand, der zahlt, jemand, der den Weg vorgibt. Ja, ist entspannt. Ist was anderes als mit einer Freundin. Aber halt so wie gestern Abend, das ist halt auch so ein bisschen einschränkend. Dann ist man halt so ein bisschen entspannter mit einer Freundin, weil du halt immer noch mein Vater bist. So, wenn Jungs ins Spiel kommen, ne? Ja, wenn Jungs ins Spiel kommen. Ja. Wenn du dann 5000 Mal stehen bleibst auf dem Rückweg oder so. Ja, ich guck halt, gell? Diesmal haben wir es umgedreht. Ich bin der Interviewmann und Papa ist der Interviewte. Meinst du, das macht für dich nochmal einen Unterschied, weil ich bin jetzt ja so auf dem Ausbruch. Also werde aus Hamburg weggehen wahrscheinlich. Bin jetzt länger auch auf Reisen gewesen. So, ob das für dich nochmal was verändert, so an der Lebensqualität in Hamburg? Wenn du nicht mehr da bist, ja, oder wenn du weg bist? Ja. Na ja, klar. Ich habe ja jetzt so die letzten 17 Jahre warst du ja ziemlich zentral in meinem Dasein. Und das wird weniger, weil du deine eigene Wege findest und eigene Wege gehst. Und das wird immer weniger werden. Oder unser Verhältnis ändert sich ja auch. Und das bedeutet, dass es ja dann so einen Freiraum gibt auch für mich. Ja, da wird sich einiges ändern. Ändert sich ja auch schon, ne? War das für dich auch eine Sorge oder ist das ein Problem, wenn du mich so auf Reisen lässt? Gerade jetzt nach dem Unfall irgendwie, wo wir alle noch mal ein bisschen enger gerückt sind. Nein, das gar nicht. Ich hatte so am Anfang nach dem Drogenunfall Schwierigkeiten, das, ne, wieder loszulassen, was ich vorher gemacht habe. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht ist das für Mütter schwieriger als für Väter. Und nochmal so die Zeit angesprochen nach dem Unfall. Also du meinst gerade, es war schwer für dich, da loszulassen. Also wie hast du das gehandhabt? Hat es Zeit gebraucht oder? Naja, da ging es um Leben und Tod. Und das ist für mich eine andere Dimension als eine Reise, ne? Da gibt es Unsicherheiten und Gefahren, aber das ist halt im Leben so. Und Risiken und das ist ja auch, was die Cornelia und ich dir immer sagen. Wir fördern ja dann, dass du Risiko eingehst und mutig bist und Selbstvertrauen hast und Vertrauen auch hast. Das ist ja wichtig, um sich zu entwickeln. Und natürlich kann immer dies und das passieren. Aber wie soll ich das verhindern? Ich kann das nicht verhindern. Also da muss ich einfach Vertrauen ins Leben haben. Und es geht ja darum, dass du auf deinen eigenen Beinen stehst und selbstständig wirst und nicht, dass ich immer so über dir schwebe. Also das ist ja keine Lösung. Nee, das stimmt. Komplett neue Perspektiven auf St. Pauli. Endlich kam ich mir nicht mehr wie der letzte Abschaum vor, sondern fühlte mich wohl in meiner Haut. Wir hatten eine kleine, stickige Wohnung und wir hatten uns. Titus half mir in der Zeit ungemein. Er verstand mich zwar selten, versuchte es aber immerhin. Vor allem wusste er, was mir half. Unsere Rock'n'Roll-Wochenenden. Zwar nahm ich keinerlei Drogen mehr, dennoch ließen wir es uns nicht nehmen zu tanzen, die ganzen Probleme der Welt abschütteln. Mit ihm an meiner Seite konnte ich den goldenen Pudel betreten. Dort trug uns der wummernde Bass weit fort. Was ist los? Wen hast du am Stissel, wie du so schön zu sagen pflegst? Gibt's da jemand? Wenn du so auf Jugendsprache machst. Also, so vor 5 Wochen, würde ich sagen, am Pudel war ich mit Emma. War mit tanzen. Und dann war ein bisschen Drama und so. Und dann kam eben Maxi, den ich jetzt gerade so gut finde sozusagen, kam dann eben zu mir und hat gefragt, was los ist und so. Und so sind wir eben das erste Mal ins Gespräch gekommen. Und also erst war so ein bisschen zurückhaltend, dann hat sich so ganz langsam irgendwie was entwickelt und so. Und haben wir aber so ganz schön, also haben wir uns relativ häufig getroffen und immer ganz schöne Sachen gemacht und hatten auch immer eine gute Zeit zusammen. Und er war so mal so angenehm anders, also weil er eben absolut nichts von Drogen hält, schon trinkt und feiert, aber nicht so exzessiv und irgendwie sein Leben im Griff hat. Und ich war dann immer so auf ganz oder gar nicht und habe dann irgendwie tausendmal schon wieder alles angezweifelt und so. Aber für mich ist es schon mal auf jeden Fall ein riesengroßer Fortschritt, mich so jetzt für 5 Wochen fast auf jemanden einzulassen. Heute ist der 18. Oktober 2014. Theresa, was ist passiert heute? Heute habe ich mein erstes Tattoo gestochen bekommen. Um 15 Uhr am Winterhuder Markt und im Hakuna Matata Tattoo Laden habe ich mir einen Lebensschlüssel stechen lassen. Also ein Lebensschlüssel steht für das endlose Leben und ich finde an den Rippenbogen, auf den Rippenbogen direkt unterm BH, auf die rechte Seite habe ich mir stechen lassen, etwa 3 cm groß. Ich muss dir mit, weil du eben noch nicht 18 bist und mir ist eingefallen auf dem Weg dahin, ist das jetzt ein Zeichen, ich nenne es mal ein Zeichen dafür, dass du jetzt erwachsen bist? Ja, also weil allein die Entscheidung, also das Tattoo mein Leben lang mit mir rumzutragen, ist schon so eine sehr erwachsene Entscheidung, die ich jetzt gefällt habe und hilft mir auf jeden Fall so mein Unfall irgendwie so eben dazu zeigen, dass es ein Teil von mir ist, aber dass es so der Vergangenheit angehört und so ein Schritt jetzt damit abzuschließen, dafür steht das Zeichen so, also das ewige Leben eben, ich habe es überlebt und viel Positives damit rausgezogen. Und dann hast du eben gesagt, als du hier dich hingesetzt hast, noch mit deinem Tattoo so beschäftigt, dass du dir so ein Kind, wie du es bist, nicht wünschen würdest. Wie kommst du da drauf? Ich habe das mal so zugespitzt, weil das ist irgendwie so ein bisschen Albtraum. Also ich mit meinem Drogenunfall und dann mit also viel älteren Männergeschichten und mit Tattoo und allem und auch jetzt nicht so übermotiviert in der Schule und so, dem Norm guten Kind entsprechend, das kann ich jetzt nicht bieten. Aber es liegt ja auch mal ein bisschen an den Eltern, das ist ja nicht nur das Kind, ne? Inwiefern meinst du das jetzt? Na, ihr seid auch beide relativ extreme Eltern, also so mit euren Künstlerlaunen und muss jetzt nicht so komisch gucken, du bist sowieso mal unschuldig, deiner Meinung nach. Ja, dass ihr halt beide eure exzentrischen Launen habt und schon guckt, wo ihr bleibt und dass ich dann eben auch gucke, wo ich bleibe. Du machst neuerdings so ein paar Bemerkungen, da würde ich jetzt gerne mal mit dir ein bisschen drüber reden. Also gerade eben hast du die Bemerkung gemacht, so, ich bin sowieso immer unschuldig und du hast jetzt auch ein paar Mal zu mir gesagt, alter Mann, fällt mir gerade ein. Also mit 60? Weiß nicht, so mit deinen grauen Zottelhaaren und so. Und dann, du wirst so ein bisschen urig langsam mit deinen Selbstgesprächen. Dann hinter mir auf dem Fahrrad oder in der Bibliothek redest du auch immer mit dir. Wenn du Bücher durchliest, dann redest du mit dir. Ja. Eigen. Ein eigener älterer Herr bist du. Wenn du dann mal wieder deine melancholischen Stimmung hast, nur weil ich keinen Bock habe, mit dir Kaffee trinken zu gehen, da habe ich auch schon so gedacht, ja, dann ist er jetzt halt Kriegscreme, ich kann jetzt auch nichts ändern. Und das ist halt das Gute und Angenehme durch mein Erwachsenwerden, dass ich mich da so komplett von frei gemacht habe, dass ich so denke, ey, das sind eure Launen, das sind eure Probleme, ich muss da nichts gut machen oder irgendwie bessern, sondern ist mir dann scheißegal, dann kannst du hier versauern in deinem Selbstmitleid, war mir dann Latte. Und ich habe mir keinen Kaffee gekauft und bin gegangen. So. Und das hätte ich vor 3 Jahren noch nicht hingekriegt oder auch vor einem halben Jahr. Habe ich mich da immer viel zu verantwortlich für gefühlt. Das war Himmel, ja! Theresa muss das gewonnen. Ah ja, und hier ist noch ein Foto von mir, das war... Also an meinem Geburtstag, an meinem 18. Geburtstag im März, da sitze ich mit frisch gewaschenen Haaren, getuschten Wimpern und Kaschmirpulli bei dir auf dem Sofa. Das war kurz bevor ich mit Maxi nach Berlin gefahren bin, bin ich nochmal kurz hier rumgekommen, und damit du mich siehst als Geburtstagskind, und dann bin ich mit ihm abgedüst und mit meinen neuen Adidas-Turnschuhen. Genau. Du warst mit deinem Freund in Berlin, an deinem 18. Geburtstag direkt. Wie war das da? Oh, es war richtig gut, weil das hat nochmal so unsere Beziehung auf jeden Fall gefestigt. Wie fühlst du dich mit 18 und was ist anders als mit 17? Ich fühle mich immer noch so unglaublich jung, unglaublich klein mit 18. Aber es ist auf jeden Fall mega lösend, dass ich jetzt so auf dem Papier volljährig bin und selber die Entscheidung treffen kann und irgendwie Zigaretten kaufen, ohne dass ich doof angekackt werde, wenn die nach dem Ausweis tragen und so. Dennoch bin ich froh, dass ich erst im März 18 geworden bin, weil hätte ich vorher schon die Möglichkeit gehabt, mir Entschuldigung für die Schule zu schreiben, wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr hin. jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich Montag meinen letzten Schultag und dann geht es in die Schule in freie Zeit. Und dann schreibe ich Abitur. Meine erste Prüfung habe ich am 22. April. Biologie. Eine Woche später Geschichte und Deutsch. Dann habe ich 5 Wochen frei und dann kommt meine Englischprüfung mündlich. Und wie siehst du dem entgegen? Relativ entspannt. Heute ist der 7. Mai 2015, ein Donnerstag. Du hast Abiturprüfung gehabt, schriftliche. Du hast folgende Bemerkung fallen lassen, dass du das erstaunlich fandest, dass die ganze Schulzeit auf diese Abiturprüfungen hinaus fixiert werden und dass es eigentlich eher so kalter Kaffee war letztendlich. Dafür, dass man 12 Jahre so ein Tamtam drum macht und darauf hinarbeitet, war es halt echt relativ easy. Letzten Freitag hast du mich angerufen, kurz nach Mittag, glaube ich. Tränenerstickte Stimmen, warst ganz verzweifelt, als du deine schriftlichen Abi-Noten erfahren hast. Da ging es dir schlecht, da hast du nicht mit gerechnet. Ja, wir sollten halt Freitag vor einer Woche in die Schule kommen und unsere Umschläge mit den schriftlichen Noten abholen. Dann habe ich eben gesehen, dass ich in Deutsch 4 Punkte, in Geschichte 5 Punkte und in Bio auch 4 Punkte geschrieben habe, dass ich halt insgesamt auf 13 Punkte gekommen bin, also mir die 7 Punkte fehlen, um das Abitur zu bestehen. Und war ich halt erstmal irgendwie so in Schockstarre und alle anderen haben sich gefreut, ein paar haben den Umschlag nicht aufgemacht und also manche, von denen hat man es nicht so mitgekriegt, haben es eben auch nicht bestanden. Und dann ist mir das irgendwie so bewusst geworden und dann bin ich halt hinter die Aula gegangen, weil ich mich so, man so der erste Gedanke war, so ja, was ist, wenn ich das Abitur nicht schaffe. My topic is cybercrime. And my leading question is, to what extent does cybercrime relate to cyberwar? I'm going to start with am 26. Juni war um 13 Uhr Theresas mündliche Prüfung in Englisch angesetzt. Eines war klar, wenn sie das Abitur nicht bestünde, wollte sie die 12. Klasse nicht wiederholen. Und dann? Ich wurde unruhig. Die Prüfung hätte längst vorbei sein müssen, aber sie meldete und meldete sich nicht. Ich wollte kein weinendes Kind mehr am Telefon trösten und aufbauen müssen. Endlich, 13.55 Uhr, traf die SMS bei mir ein. 12 Punkte! Gut, hat sich alles zum Guten gewendet. Ich hatte dann ja meine mündliche Prüfung und in der hätte ich 7 Punkte machen müssen, um mein Abitur zu bestehen. Da habe ich 12 gemacht und demzufolge bin ich jetzt Abiturientin 2015. Also ich bin auch sehr erleichtert und so, aber ich habe irgendwie nicht so Bock auf diesen ganzen Abi-Zirkus. Also jetzt wie mit diesem Abi-Ball oder so, ja, da saufen halt alle und haben hübsche Kleider an. Hallo Papa, ich bin mich. Ich müsste mal vorbeikommen, hier ein Formular bei dir ausdrucken für heute Abend den Abi-Ball. Wenn du zu Hause bist, dann schreib doch bitte nochmal. Danke. Trotz aller Widerstände? Auf dem Abiball trug Theresa dann doch ein langes, weißes Abendkleid. Sie strahlte und ich, der Papa, hatte beim ersten Tanz das Vergnügen, mich mit der jungen Frau im Kreis zu drehen. Ja, und was ist jetzt? Liegt jetzt an in nächster Zeit? Jetzt am 22.07. fahre ich mit 3 Freunden los auf Interrail. Und danach? Gibt es schon irgendwelche Ideen? Mit Anna wollte ich nach Namibia dann für ein halbes Jahr und da, wir verstehen uns gerade richtig gut. Von daher denke ich, dass es auf jeden Fall die richtige Reisepartnerin für mich ist. Und meine Vorstellung ist, Flieger steigen und los geht's und dann halt gucken, was wir das halbe Jahr treiben. Du steigst ins Flugzeug und dann guckst du mal, wo du landest. Ist es auch so zu übertragen auf dein Leben? Ja, bestimmt. Also ich glaube, ich bin sehr instinktgetrieben. Also nicht nach dem Kopf gehe, sondern eher nach dem Herzen. Ja gut, aber du kannst schon so ein bisschen steuern. Ja, ich steuere jetzt erstmal ein Jahr Freizeit an und halt, dass ich möglichst viel sehe von der Welt, also möglichst viel mitnehme. Und dann habe ich eben überlegt, also weil ich kenne mich, mir wird dann immer wahnsinnig schnell langweilig und werde unruhig und so. Und deswegen überlege ich, ob ich nächstes Jahr dann im Oktober anfange und wieder in Berlin oder in einer anderen schönen Stadt irgendwie zu studieren. Und bis jetzt wird mich Sozialpädagogik und Ethnologie am meisten interessieren. Du wo bist du da jetzt heute mit deinem Drogenunfall? Also es ist halt ein Erlebnis, das mich mit ausmacht und das mich sehr geprägt und verändert hat. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr, mal so auf der Vergangenheit rumzureiten und so. Jetzt fängt ein neuer Abschnitt an und jetzt ist so Zeit, mal nach vorne zu gucken. Und das sind jetzt so Wunden aus der Jugend oder so Narben, die halt da sind, aber eigentlich relativ gut verarbeitet alles. Die Draufgängerin. Meine Tochter und ich. Von Egon Koch. Es sprachen Theresa, Volker Risch und der Autor. Ton und Technik Judith Rübenach und Norbert Vossen. Regie Egon Koch. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2016. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.